Erster, dies ist ein Lied für die Reise. Salomo hat es geschrieben. Zweiter, Gott muss das Haus bauen. Sonst arbeiten die Bauarbeiter ohne Erfolg. Gott muss die Stadt bewachen. Sonst passt der Wächter ohne Erfolg auf. Dritter, ihr steht früh auf und arbeitet bis spät. Ohne Gott hat das keinen Erfolg. Gott gibt seinen Freunden Gutes im Schlaf. Vierter, Kinder sind ein Geschenk von Gott. Söhne sind eine Belohnung für die Eltern. Fünfte, Söhne sind wie Pfeile in der Hand von einem starken Mann. Ein Vater mit vielen Söhnen ist glücklich. Diese Söhne helfen ihm beim Streit mit Feinden.